Abschnitt 50 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unversöhnlich, September 1919. Erwach und wisse Revolution. Denk an den Tag der Erhebung. Da findest du deiner Sehnsucht Lohn und deiner Sünden Vergebung. Bevor du den ersten Imbiss nimmst, vergiss nicht, den Schwur zu erneuern. Solang du es nicht auf Empörung stimmst, soll dich dein Tagwerk nicht freuen. Die Arbeit segne mit deinem Zorn, die Mahlzeit mit deinem Hassen. Den Kuss des Weibes empfange als Sporn, die Stunde nicht zu verpassen. In deiner Kinder Unschuldsblick lies die drohende Prophezeiung. Du bist verstoßen vom Paradies, erkämpfst du nicht uns die Befreiung. Dem Nächsten sage nicht Gott zum Gruß, doch frage ihn, bist du entschlossen? Verwehr deine Schwelle des Feindes Fuß, die Hand gib nur dem Genossen. Reveil sei deiner Stimme Ton und Aufruhr sei deine Rede. Als Diener lebe der Revolution, nicht rastend in Kampf und Fehde. Und was du tust, nie tu dir genug, im Hassen, im Streiten, im Werben. Sei Kämpfer mit jedem Atemzug, bereit zum Leben und Sterben. Ende von Abschnitt 50.